Kapitel 26. Maria kauft ein paar Schuhe, zwei Jeans, zwei T-Shirts und eine Bluse. Alles zusammen kostet 280 Euro. Franz bezahlt. Er denkt, die Schuhe in der Boutique waren billiger. Aber Maria hat die Frau jetzt sicher vergessen. Kapitel 27. Franz und Maria fahren zurück nach Hohenfeld. Der Vater von Franz arbeitet schon den ganzen Tag in der Wirtschaft. Er ist frustriert. Er schreit: Franz, warum kommst du so spät? Du weißt doch, ich war mit Maria in München. Das ist nicht gut, schreit der Vater. In der Stadt leben die Leute ohne Gott. Ach, Papa, sagt Franz. In München gibt es auch schöne Kirchen. So? In München gibt es viel Kriminalität. Es gibt keine Moral in der Stadt und keine Religion. Kapitel 28. 10 Minuten später kommt Maria. Sie trägt ein Dirndl. Franz sieht auf Marias dicke Arme. Er sagt: Du hast so schöne Arme. Franz erinnert sich an die dünnen Arme von der Frau in der Boutique. Franz denkt: Dünne Arme sind so kultiviert. Dünne Arme sind High Society. Kapitel 29. Die Arbeit beginnt. Maria transportiert viele Krüge Bier. Franz macht ein Schnitzel nach dem anderen. Franz denkt: Die Frau von der Boutique ist heute Abend sicher in einem französischen Restaurant. Ganz exquisit. Kapitel 30. Die Leute trinken viel und essen viel. Franz denkt: Wie immer. Die Leute sprechen über Fußball, Autos und Politik. Franz denkt: Alles wie immer. Das ist langweilig.